deine Augen, atme tief ein. Spreiz deine Flügel, warte nicht, nein. Glaub an dich selbst, steh langsam auf. Öffne die Augen und geh langsam raus. Mach dich bereit, der Weg zeigt nach oben. Wart auf den Wind und heb ab vom Boden. Flieg durch die Luft, der Glaube dein Antrieb. Fühl diese Kraft, dann klappt es auf an. Kannst die Welt erobern, ohne Kohle, nur mit Liebe. Siehst die Welt von oben, aus der Vogelperspektive. Erkennst die Strukturen, verstehst das System. Keine Hindernisse, jeden Weg kannst du sehen. Jeden Weg kannst du gehen, es gibt keine Mauer. Kein Platz für Hass, Neid, Krieg oder Trauer. Flieg mit der Power eines grenzenlosen Willens durch unendliche Weiten des menschenlosen Himmels. Genieße die Freiheit, Freiheit. Ich rappe bis hier aus dem Knast, euren Kopf und gebe Freizeit. Und bitte fliegt zum Horizont und zurück. Nehmt meine Hand und folgt mir ein Stück. Ich weiß euch den Weg, zeig euch wie's geht. Nennt mich Gottes Bote, denn ich schreib, ihr versteht. Komm, flieg mit uns. Ja, flieg mit uns. Flieg mit uns. Ausweg. Für meine Träume würde ich sogar drauf gehen, denn es heißt nicht umsonst, Träume halten am Leben. Mach deine Augen zu und fang an zu leben. Der Alltag ist grau, doch du hast deine Traumwelt, egal was du bist, ob Ritter oder Frauenheld, du bestimmst die Wege. Und keiner kann dir sagen, mach mal dies oder das, denn keiner kann dich halten. Scheißegal, ob ein Engel mit offenen Flügeln oder ein Phönix über goldene Hügel. Denn über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos. Welche Wege ohne Ketten, Bruder, kennst du schon? Scheiße, Shit, bist du frei, kommt der Neid. Bring die Zeilen auf die Reise, denn der Song befreit. Ohne Handy, ohne Geld, nur der Glück, das Ziel. Den Joystick hast du für dein Adventure-Spiel. Spring nach oben, lauf oder renn nach rechts. Dein Life, dein Traum, unterkenn dich selbst. In der Nacht, am Tag, einfach zu jeder Zeit. An einem Sommertag oder bis der Regen weint. Flieg mit, du Youngst, durch Raum und Zeit. Über Wolken und Meer ist kein Weg zu weit. Lass den Dreck hinter dir und den Frieden im Sumpf. Aus Haus und Schmerz, komm Bruder, flieg mit uns. Oh,